Diese Art von Trophäenjagd ist natürlich vollkommen geschmacklos. Es mag sein, dass sie einst dazu beigetragen hat, Schutzgebiete auszuweisen und zu erhalten. Aber zugleich verkörpert sie ein Herren- und Macho-Denken, das sich eigentlich überlebt haben sollte. Es geht mithin um die Vorstellungen und Bilder, die wir von der Natur im Kopf haben. Ein weit verbreiteter Gedanke war lange Zeit, dass die Natur dem Menschen zu dienen habe. Im Mittelpunkt aller Überlegungen steht der Mensch. Biodiversität ist für ihn nützlich, als Füllhorn und Maschinenraum der Ökosysteme, als Nahrung für Körper, Geist und Seele. Es geht um Leistungen, die er der Natur auf vielfältige Weise entnimmt, auch entreißt, koste es, was es wolle. Nature for people. Dann gibt es die umgekehrte Sicht. Hier hat die Natur einen Wert an sich. Man muss ihr nur den entsprechenden Raum lassen. Nature for nature. Damit verbunden ist oft die Sorge, dass die Natur empfindlich und verletzlich sei, dass man sie deshalb verteidigen und schützen müsse. Zwischen diesen beiden Polen hat sich mittlerweile eine dritte Schule entwickelt. Oder ist gerade dabei, sich herauszubilden. Sie firmiert unter dem Stichwort People One with Nature oder People Living in Harmony with Nature. Hier wird der Mensch als Teil der Natur begriffen, aus der er im Lauf der Evolution hervorgegangen ist. Er steht nicht über oder getrennt von ihr, sondern es herrschen die Erkenntnis und das Bewusstsein vor, dass Mensch und Natur auf vielfältige Weise verbunden sind. In Ergänzung zur Ausbeutung der Natur ohne Wenn und Aber und zur eher distanzierten, beinahe andachtsvollen Betrachtung der Wildnis und Schönheit der Natur ist das so etwas wie der dritte Weg zwischen Sozialismus und Kapitalismus in der Politik. Eine Art soziale Marktwirtschaft für Biodiversität, die beide Pole berücksichtigt und versucht, sie miteinander zu vereinen. Dass dieser Weg leichter beschrieben als beschritten ist, wissen wir vom Beispiel aus der Politik nur allzu gut. Auch, dass es dabei immer wieder um neu zu findende Kompromisse geht. Aber es ist eine Vision, wie sich Mensch und Natur als ernsthafte und gleichberechtigte Gegenüber begegnen können, die es zu verfolgen lohnt.